Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. 5. Teil: Der Schatten der Vergangenheit. Der dänische Berufsfotograf Peter Lime, alias Peter Lime, hat bei einem Brandanschlag auf seiner Madrider Wohnung seine Frau Amelia und seine Tochter Maria Luisa verloren. Die Polizei vermutet hinter dem Anschlag die baskische Terrororganisation ETA. Lime selbst glaubt an den Racheakt eines Ministers der konservativen spanischen Regierung, den er durch die Veröffentlichung von Sexfotos zu Fall gebracht hat. Beide Annahmen erweisen sich als nicht stichhaltig. Als Lime in seinem Ferienhaus bei San Sebastian von 3 vorgeblichen IAA-Kämpfern überfallen wird, die von ihm wissen wollen, wo er sein Geheimarchiv aufbewahrt, den Koffer mit den wichtigsten Negativen seiner beruflichen Laufbahn, wird klar, dass der Schlüssel zur Aufklärung des Verbrechens in Limes Vergangenheit zu suchen ist. In diesem Koffer befindet sich ein Foto aus dem Jahre 1970, an dem der dänische Geheimdienst PND interessiert ist. Es zeigt Laila Petrova alias Lola Nielsen als junge Frau, damals Mitbewohnerin Limes in einer linken WG in Dänemark. Die dänische Polizei sucht Laila Petrova, die als ehemalige Leiterin eines Kunstmuseums in Kopenhagen mit 4,5 Millionen Kronen flüchtig ist. Clara Hoffmann vom PND ist noch an weiteren Fotos aus dieser WG-Zeit interessiert. Bei seinem Besuch in Kopenhagen erfährt Lime, dass der PND einen Folketing-Abgeordneten einer linksradikalen Partei gesetzwidrig beschattet hat. Und nun hofft, mit Hilfe von Limes Fotos, frühere Kontakte des Abgeordneten zu linksterroristischen Kreisen und damit die Berechtigung des Einsatzes nachweisen zu können. Anlass für seine Reise nach Kopenhagen ist Limes Wunsch, Clara Hoffmann möge ihm mittels ihrer Geheimdienstkontakte schnellen Zugang zum Stasi-Archiv in Berlin verschaffen. Denn aus der Abschrift eines Abhörprotokolls aus dem Jahre 1976, das ihm Don Alfonso, Limes Schwiegervater und ehemaliger Geheimdienstoffizier unter Franco, hat zukommen lassen, geht hervor, dass Lime von einem ostdeutschen Agenten für die damals noch verbotene kommunistische Partei Spaniens PCE geworben werden sollte. Lime hat nie für diese Partei gearbeitet, muss diesen Agenten jedoch gekannt haben. Clara Hoffmann sagt ihre Unterstützung zu, nicht nur als Gegenleistung für die Fotos. Der Versuch einer intimen Annäherung zwischen den beiden endet für Lime in einer emotionalen Katastrophe. Erst Monate später ergibt sich die Chance einer Wiederbegegnung, in Berlin, als Lime die Möglichkeit erhält, seine Stasi-Akte einzusehen. Für beide ist es ein Wagnis. Das glückt. Wir nahmen ein Taxi über die nicht mehr existierende Sektorengrenze ins östliche Berlin. Es war ein kalter, klarer Tag mit einer bleichen Novembersonne. Die Stasi hatte in einem riesigen Gebäude in der Normannenstraße in Berlin-Lichtenberg residiert, ein Monument des Schreckens und der Torheit. Ich stieg aus und blickte dem Taxi hinterher. Clara drehte sich nicht um, hob nur die Hand zum Gruß. Ich ging in das Haus Nummer 7 und fragte am Empfang nach Herrn Weber. »Ach, Herr Leica.« »Leica?« »Ja, Herr Lime. So lautet Ihr Deckname im Stasi-Archiv.« Herr Weber war ein kleiner, stämmiger Mann mit abweisender Miene. »Ihre Akte ist nicht sehr dick, Herr Leica. Nur ein paar Seiten in einem Ringbuch.« Sie haben nicht oft in der DDR gearbeitet. Sie ließen sich nicht anwerben, Sie haben niemanden denunziert, so dass das Material nicht sehr reichhaltig ist. Wenn Sie wollen, können wir jetzt hineingehen. Ja, vielen Dank. Sie brauchen mir nicht zu danken, Herr Lime oder Leica. Nicht viele, die durch diese Tür gehen, kommen glücklicher heraus. Eher im Gegenteil. Wir betraten einen hohen Raum mit hellgelben Wänden und einem abgetretenen Linoleumboden. Quadratische Tische waren in Reihen aufgestellt, als säße man beim Examen. Der größte Teil der Tische war besetzt. Durch hochgelegene Fenster drang das graue Novemberlicht, konnte aber mit dem kalten Schein der Neonröhren nicht konkurrieren. Herr Weber legte eine hellrote Papphülle auf den braunen Laminattisch. Auf der Hülle stand »OPK-Akte«, MFS, römisch 20, 1347-76 bis 81, HVA, 1249. Unter die Ziffern und Codes hatte irgendein gewissenhafter Kontorist in pedantischen Lettern Leica geschrieben. Ich öffnete die Hülle und blickte auf ein Jugendfoto von mir. Es war irgendwo in Spanien aufgenommen worden. Dem Hintergrund nach dürfte es vor der alten Stierkampfarena in Valladolid gewesen sein. Es handelte sich um eine politische Veranstaltung. Vor dem Haupttor der Arena sind rote Fahnen und zwei Land Rover der Guardia Civil zu sehen. Ich bin Mitte 20 und blicke mit Kippe im Mund und langem Haar in die Kamera. Meine Nikon und meine treue Leica, die ich immer dabei hatte, hängen mir über der Schulter. Das Bild zeigte, wer und wie ich war. Ein selbstsicherer, arroganter Pressefotograf bei einem Auftrag. Nun wusste ich, was mich erwartete, aber ich nahm mir Zeit. Die Berichte waren an einen Oberstleutnant Schadenfeld gerichtet, den Leiter der Abteilung 2-9, die offenbar die Aufgabe hatte, westliche Geheimdienste durch Infiltration und Anwerbung von Agenten zu bekämpfen. Ich wurde darin als progressiv beschrieben. Ich sei potenziell geeignet, zunächst inoffizieller Mitarbeiter zu werden, später Agent, wenn mir die Relevanz des Kampfes gegen Imperialismus und amerikanischen Militarismus bewusst gemacht worden sei. Ich hätte den amerikanischen Krieg in Vietnam verurteilt und bei einem Fotoauftrag, der einer der euphorischen Massenversammlungen der spanischen KP galt, gesagt, wenn ich Spanier wäre, wäre ich Kommunist. Die Konjunktive sprangen mich aus den dicht beschriebenen Seiten an. Mein Referent beschrieb, wie wir zunächst Kollegen und später Freunde geworden waren. Er schrieb, ich tränke zu viel und hätte Probleme mit dem anderen Geschlecht, ein festes Verhältnis einzugehen. Es gab Beschreibungen von Treffen und Gesprächen, von Reisen und Artikeln, von Haltungen und Standpunkten. Im Lauf der Jahre zwischen dem ersten Bericht 1976 und dem letzten 1981 stellte mein Referent fest, dass ich weniger fortschrittlich sei als zunächst angenommen, dass ich für bürgerliche Propaganda und Lebensart empfänglich sei und dass ich die Ergebnisse, die die sozialistischen Länder unter Führung der Sowjetunion vorzuweisen hätten, nicht mit Bewunderung ansehe, sondern im Gegenteil den realen Sozialismus zunehmend kritisiere. Als ich 1981 abweichende Meinungen über die polnische Konterrevolution äußerte und sogar bekannt gab, nach Warschau zu wollen und die CIA-finanzierte Solidarność zu unterstützen, wurde ich als Agentenmaterial aufgegeben. Leica taugte nicht zum ostdeutschen Agenten. Fall abgeschlossen und abgelegt. Völlig unwichtige Akte, die nur ein paranoides System aufbewahren konnte und die ich sofort hätte vergessen können, wenn der Referent nicht Oskar gewesen wäre. Dieser Name stand dort natürlich nicht. Das war der Name, unter dem ich ihn kannte. Wenn Oskar an Oberstleutnant Helmut Schadenfeld schrieb, hatte er mit Karl Heinrich Müller unterschrieben. Erst Leutnant, später Hauptmann, schließlich Major in der HVA, die Mischa Wolf direkt unterstellt war. Ich hatte es gleich gewusst, als ich das Foto sah und mich an Oskars und meine erste Reportage über die Massenveranstaltung der Kommunisten in Valladolid erinnerte, auf der Carillo reden sollte, dem ich anschließend Oskars Fragen übersetzt hatte. Damals hatte auch unsere scheinbare Freundschaft angefangen. 20 Jahre war er mein Freund gewesen und hatte doch immer mit verdeckten Karten gespielt. Ich glaube, ich saß eine ganze Stunde da und schaute in die Luft, als existierte die Umgebung gar nicht. In meinem Kopf lief nur ein Endlosband. Immer derselbe Gedanke, immer im Kreis. Oskar, Karl-Heinrich Müller, Amelia, Maria Luisa. Und ein Foto, das eine junge Frau mit deutschen Terroristen in Dänemark zeigt. Ein Foto, das Oskar gesehen hatte und das zum Katalysator geworden war. Plötzlich überkam mich eine furchtbare Übelkeit. Ich lief auf die Toilette und erbrach mich. Ich hielt meinen Kopf unter den Wasserhahn, setzte mich auf eine Kloschüssel und rauchte eine Zigarette. Dann ging ich zum Pförtner und fragte noch einmal nach Herrn Weber. Als er kam, bat ich ihn, die Akte von Karl Heinrich Müller einsehen zu dürfen. Er sagte mir zu, sie an meinen Platz im Lesesaal zu bringen. Ich brauchte nur eine knappe Viertelstunde zu warten. Herr Weber legte einige Bogen Papier und ein Foto auf meinen Tisch. Danke. Das ging ja schnell. Es gibt nicht viel. Seine Akten gehören zu denen, die eingestampft wurden, als man gleich nach der Wende versucht hat, Beweise zu vernichten. Da liefen die größten Reißwölfe des Ministeriums auf Hochtouren. Er hatte recht. Da stand fast nichts über Oskar. Nur, dass Karl Heinrich Müller seit 1967 fest im Geheimdienst angestellt war, angeworben durch die Grenztruppen, bei denen er auch seine Wehrpflicht abgeleistet hatte. Schon seit seinem 14. Lebensjahr war er IM. Als 19-Jähriger wurde er mit neuer Identität nach Westdeutschland geschmuggelt. Journalist bei mehreren kleinen Zeitschriften, die teilweise von der DDR oder Moskau finanziert wurden. Ein Foto lag dabei. Es zeigte einen jungen, glattrasierten Oskar in Fopo-Uniform, hinter ihm ein Stück der Mauer. Ich las alles zweimal. Aber nirgendwo stand, dass er sein Amt je aufgegeben hätte. Aus den Unterlagen ging vielmehr hervor, dass er zuletzt noch aus Anlass des 40. Jahrestags der DDR befördert werden sollte. Das war im Oktober 89 gewesen, einen Monat vor dem Fall der Mauer. Ich hatte wieder Lust, mich zu übergeben, aber ich schrieb den Namen Schadenfeld und die Nummer meiner Akte in mein Notizbuch und ließ die Papiere auf dem Tisch liegen. Ich musste raus. Es war eine Befreiung, an die Luft zu kommen. Ich zog den Reißverschluss meiner Lederjacke hoch, lief planlos durch die nassen Straßen und ließ mich vom Berliner Regen reinwaschen. Ich weiß nicht, wie lange ich ging und wohin, aber plötzlich erkannte ich den Alexanderplatz. Es war Abend und dunkel geworden, und in den Pfützen spiegelte sich das Licht. In einer Seitenstraße längs der S-Bahn entdeckte ich eines dieser neumodischen Cafés. Ich bestellte einen Kaffee und einen doppelten Korn und bat um ein Telefonbuch. Der Mann hinter dem Tresen warf es mir ohne ein Wort herüber und ich schlug Schadenfeld auf. Es gab nur drei mit dem Vornamen Helmut. Einer wohnte in der Karl-Marx-Allee, die führte zum Alexanderplatz, dann konnte ich gleich mit dem anfangen. Ich kippte den Schnaps, trank meinen Kaffee und ging. Die Wohnblöcke standen osteuropäisch massiv in Reih und Glied, aber der Eingang war frisch gestrichen und gepflegt. Es gab eine Gegensprechanlage. Helmut Schadenfeld wohnte im 9. Obergeschoss rechts. Ich drückte auf den Klingelknopf. Es passierte nichts. Ich versuchte es noch einmal. Es passierte immer noch nichts. Ich wartete, und nach ein paar Minuten ging die Haustür auf. Eine ältere, gut gekleidete Dame trat heraus und ich schlüpfte hinein. Ich musste etwas über eine Stunde warten. Dann kam er. Er trat aus dem Aufzug. Ein schwerer, rotfleckiger Mann, Mitte 60 etwa. Breite Hosenträger hielten die Hose über dem mächtigen Bierbauch. Er hatte kräftige Schultern und die dünnen Beine der Trinker. Er war angetrunken. Mit Mühe bekam er den Schlüssel ins Loch, und als die Tür nach innen aufging, trat ich ins Licht und sagte auf Deutsch: »Oberstleutnant Schadenfeld?« Er drehte sich um und schwankte, aber seine schwimmenden Augen waren verblüffend scharf. »Fuck off, Foreigner!« Er wollte die Tür schließen, doch ich machte einen Schritt vorwärts und rammte ihm den gestreckten Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand genau in den Solarplexus, so dass er aschfahl wurde und vornüber kippte. Ich packte ihn am Hemd, stieß ihn rückwärts in den kleinen Flur und als wir drinnen waren, setzte ich meinen Fuß hinter seine Ferse und wälzte ihn gegen die Wand. Ich schlug ihm eine kurze Rechte ans Kinn und hielt ihn fest, so dass er die Wand langsam hinabrutschte und mit leeren Augen liegen blieb. Das Ganze hatte nur einige Sekunden gedauert. Helmut Schadenfelds Wohnung war ziemlich groß. Drei Zimmer und eine Wohnküche. Anscheinend hatte er die alte Wohnung behalten, die ihm Partei und Stasi besorgt hatten. Die Küche erstickte in dreckigem Geschirr, das ungemachte Bett roch nach ungewaschenem Mann. Dafür standen überall leere Schnapsflaschen. Der einzige saubere Gegenstand schien ein Foto von einer jüngeren Ausgabe von Helmut zu sein. Er war in vollem Wichs und bekam von Markus Wolf einen Orden überreicht. Hinter den beiden stand, ebenfalls in Uniform, Oskar. Ich schaute auf Datum und Beschriftung. Für treue Dienste. 16. April 1985. Oskar hatte sich also hin und wieder fortgestohlen, um in den geschlossenen Bereichen der Stasi in Paradeuniform herumzustolzieren. Ich schlug das Bild gegen die Kante eines geschmacklosen braunen Kacheltischs, angelte das Foto aus dem zerbrochenen Rahmen und steckte es in die Innentasche meiner Lederjacke. Da hörte ich Schadenfelds Stöhnen im Flur. Ich hiefte ihn hoch und setzte ihn in ein potthässliches grünes Sofa, das vor dem kackbraunen Kacheltisch stand, der mit vollen Aschenbechern und ungespülten Gläsern bedeckt war. Schnaps in der Küche. Ich ging hinaus und fand eine Flasche im Kühlschrank, und als ich wiederkam, hatte er sich nicht von der Stelle bewegt. Ich reichte ihm die Flasche, und er nahm einen Schluck. Wer bist du? Was willst du? Ich hab kein Geld. Mich über Karl Heinrich unterhalten. Fahr auf. Ich knallte ihm die Handkante gegen die Schläfe, und er kippte vom Sofa auf den Boden. Ich bin in sehr schlechter Laune, Oberstleutnant. Mein Leben ist heute praktisch noch einmal zerstört worden. Also, was ist mit Karl Heinrich? Wer bist du? Er kroch wieder aufs Sofa. Er war zäher, als er aussah. Ich zog die Flasche weg, als er danach griff. Peter Lime. Peter Lime, warum hast du das nicht gleich gesagt? Wie geht es Oskar? schon gut, Peter. Ich bin ein alter Mann, ich ergebe mich. Lass uns einen Schnaps trinken und reden. Ich weiß ja, dass du gegen einen Schnaps nichts einzuwenden hast. Ich weiß alles von dir. Du bist Karl Heinrichs bester Freund. Er liebt dich wie einen Bruder. Um ihm das Maul zu stopfen, reichte ich ihm die Flasche. Er nahm einen langen Schluck. Ich habe dich etwas gefragt. Was ist mit Karl Heinrich? Der schwere Mann beugte sich vor, fand in der Schweinerei auf seinem Tisch eine Zigarette und steckte sie an. Er war für uns wie geschaffen. Sein Vater kam 1948 aus sowjetischer Gefangenschaft und war Kommunist geworden. Karl wurde 1950 geboren, ein Jahr nach Gründung der NATO und der Bundesrepublik. Karl Heinrich bekam seinen politischen Glauben sozusagen mit der Muttermilch eingeflößt. Nur ein sozialistischer deutscher Staat konnte die Wiederkunft des Faschismus verhindern. Ich habe Karl Heinrich angeheuert, als er 14 war und bereits Leiter der FDJ-Gruppe seiner Schule. Er unterschrieb die Erklärung, niemals sein Land zu verraten oder über seine Arbeit für das MFS zu berichten. Und er hat Wort gehalten. Weiter! Er war einfach gut. Wir waren von seiner ideologischen Standhaftigkeit überzeugt, also schickten wir ihn mit neuer Identität auf die andere Seite. Wir hatten schon zwei Agenten in Frankfurt platziert, ein Ehepaar, das altersmäßig passt, um einen Sohn wie Karl Heinrich zu haben, der nun zu Oskar wurde. Wir versetzten sie nach Hamburg und der Rest ist Geschichte, wie man sagt. Er war einer unserer Besten. Und ich hatte die Ehre, ihn zu führen. Das ist alles. Nicht ganz, nicht ganz! Wie meinst du das? Was hat Oskar gemacht? Operationelle Sachen, alles Mögliche. Sein Blick wurde trüb. Er schielte und guckte weg. Ich schlug ihm zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Er durfte seine Angst nicht vergessen. Ich habe dich gefragt, was Oskar gemacht hat! Er hielt sich die Hände vors Gesicht. Agenten anwerben, Meinungsbildung beeinflussen. Ein dänisches Mädchen mit Namen Lola zum Beispiel? Die Farbe wich aus seinem Gesicht. Er war ein schlechter Lügner. Der Name sagt mir nichts. Ich schlug ihm einen kurzen linken Jab unter die Nase. Er blutete. Ich hab dich gewarnt, Helmut. Ich habe eine beschissene Laune. Du warst sein Führungsoffizier seit 1964. Ich hab nach einer Dänin namens Lola gefragt. In Ordnung, Liam, in Ordnung. Sie war eine seiner besseren Agentin. Sie machte es allen Männern recht und brachte sie zum Plaudern. Karl Heinrich warb sie an, ich habe sie übernommen. Warum? Es ist nicht gut, wenn ein Mann seine Frau führt. Ich muss sehr entgeistert ausgesehen haben, denn er lachte verächtlich. Das Lachen ging in Husten über. Als er den Anfall überstanden hatte, sagte er: Du hast richtig gehört, Peter Lime. Es war das beste Paar, das ich je im Feld hatte. Sie hatten jeder ihre Talente und sie waren bereit, ihren Kopf und ihren Körper einzusetzen. Sie dienten dem Staat vorbildlich. Wann wurden sie geschieden? Geschieden? Soweit ich weiß, sind sie nach wie vor miteinander verheiratet. Jedenfalls nach DDR-Recht. Sie gehörten einander sogar auf Entfernung. Sie waren größer als du. Und ich. Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin Frührentner. Ich weiß nichts. Ich ging wieder einen Schritt auf ihn zu. Die Wohnung hier kannst du nicht bezahlen. Oskar oder Lola helfen dir. Also, wo ist sie? Sie ist in Moskau. Es gibt da Beziehungen aus alten Tagen. Das ist Wurscht, Lime. Wir haben für einen souverän anerkannten Staat gearbeitet. Wir haben nichts Strafbares gemacht. Jetzt gib mir die Flasche. Falls Oskar und Lola das Verbindungsglied zwischen der DDR und den Terroristen von RAF, ETA, IRA und Roten Brigaden gewesen sind, falls die beiden unter ihrem jeweiligen Deckmantel, der alle legalen Möglichkeiten für Reisen und Treffen quer über die Landesgrenzen hinweg bot, falls die beiden Schlüsselfiguren des Roten Terrors waren. Was dann, Herr Oberstleutnant? Ist das auch verjährt und nicht strafbar in der BRD oder in Rom oder in London? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wäre man nicht bereit, sehr weit zu gehen, um nicht entdeckt zu werden? Wäre man bereit zu morden, um seine eigene Haut zu retten, nachdem der Krieg verloren wurde und der Frieden gekommen ist? Selbst wenn du recht hättest, wird man es nie beweisen. Alles, was die brüderliche Hilfe im Kampf gegen den Imperialismus im Herzen des Imperialismus betrifft, konnten wir vernichten, ehe der Pöbel die Macht übernahm. Es gibt da keine Unterlagen mehr. Alles weg. Verbrannt oder eingestampft, als wenn es nie stattgefunden hätte. Wie die Mauer. Und jetzt gib mir zum Teufel noch mal die Flasche. Er hatte meine Frage bejaht. Deshalb hielt ich ihm die Flasche hin, und als er danach griff, packte ich seine Hand und knickte sie nach hinten. Er stürzte auf den Boden. Während er vor Schmerz über die 2-3 gebrochenen Finger heulte, leerte ich den Inhalt der Flasche über ihn. Prost, Oberstleutnant! Wenn du gleich in Madrid anrufst, grüß Oskar und sag ihm, dass Laika auf dem Weg ist, um das Bild von ihm aufzunehmen. Am nächsten Morgen im Flugzeug nach Madrid hatte ich Zeit, Claras Rat zu befolgen und nachzudenken. Vor meinem inneren Auge lief ein Film meiner vielen Jahre mit Gloria und Oskar ab, ein Strom schöner Erinnerungen. Und ich überlegte, ob Gloria vom Doppelleben ihres Mannes wusste oder ob sie ebenso ahnungslos war wie ich. War sie vielleicht ein Teil des Ganzen? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich Gewissheit haben wollte. Clara hatte im Hotelzimmer gewartet und war erschrocken, als sie mein Gesicht sah. Ich erzählte ihr alles in allen Einzelheiten, auch dass ich einen alten, aber weiß Gott nicht schuldlosen Mann verprügelt hatte. Innerlich verzweifelt hatte ich noch einmal mit ihr geschlafen. Dann hatte sie mich nach Tegel gefahren und war nun im Auto nach Kopenhagen unterwegs. Eine flaumweiche Dunkelheit lag über Madrid, als das Flugzeug zur Landung ansetzte. Erst wollte ich anrufen, doch dann ging ich an den Telefonkabinen in der Ankunftshalle vorbei und nahm ein Taxi zu Glorias und Oskars Penthouse-Wohnung. Ich war gespannt, ob Oskar und Gloria beide da sein würden, oder ob sie beide geflohen waren, oder ob Gloria allein zu Hause säße. Wie viel wusste sie? Ich war mir sicher, dass der Alte aus Berlin sofort angerufen hatte. Gloria öffnete die Tür, sah mich und haute mir eine runter, dass mein Kopf auf die Seite flog. Ich war derart unvorbereitet, dass sie mir gleich noch eine langte, ehe ich ihre Arme festhalten und sie in die Wohnung schubsen konnte. Ich zog sie an mich. Sie war eine große Frau und hatte viel Kraft unter ihren schwellenden Formen, aber ich hielt sie fest, bis ich merkte, dass sie sich langsam in meinen Armen entspannte und zu weinen anfing. Ich streichelte ihr die langen schwarzen Haare, und als das Weinen nachließ, führte ich sie in den Salon, setzte sie aufs Sofa und goss uns einen Whisky ein. Sie sah gemeingefährlich aus. Die Schminke lief ihr in Streifen die Wangen hinunter, ihre feine Seidenbluse war zerknittert und ihr kurzer, schwarzer Rock war bis zum Saum ihres Schlüpfers hochgerutscht. Warum zum Teufel hast du mich nicht angerufen, Peter? Ich war gespannt, ob du hier bist. Ich wollte sehen, ob einer oder zwei darin verwickelt sind. Darin was denn? Scheißkerl! Gestern klingelt das Telefon. Eine männliche Stimme, die irgendwas auf Deutsch sagt. Ich rufe Oskar herüber und er kriegt ein schneeweißes Gesicht. Dann nimmt er seinen Mantel und geht. In der Tür dreht er sich um und sagt, wir sehen uns nicht mehr wieder. Dafür kannst du Peter danken. Ich rase hinter ihm her, aber er reicht den Fahrstuhl vor mir. Und als ich auf der Straße bin, ist er weg. Er ist ja früher schon abgehauen, aber diesmal ist alles ganz anders. Er hat das Gemeinschaftskonto geleert und einen Teil des Firmenkontos. Wo ist der Verflucht nochmal? Sie wollte wieder weinen, trank aber stattdessen einen Schluck Whisky. Ich glaube, er ist in Moskau. Moskau? Warum denn das? Was macht mein Mann in Moskau? Es ist nicht ein Mann. Und das ist eine lange Geschichte, Gloria. Ich legte ihr das Bild von Oskar in Uniform vor. Sie nahm es in die Hand, betrachtete es lange. Dann legte sie es weg und schaute mich an, und ich erzählte ihr Karl Heinrichs und Lolas Geschichte. Sie hörte zu, ohne mich zu unterbrechen. Als ich geendet hatte, stand sie auf, entschuldigte sich höflich und kam zurechtgemacht wieder. Die Schminke war an ihrem Platz, die neue Bluse saß perfekt, das Haar war gekämmt und der Minirock zeigte den Schlüpfersaum nicht mehr. Sie brachte eine Kanne Kaffee und zwei Tassen und stellte sie auf den Tisch. Das ist in der Tat eine Geschichte, Peter. Was ist dein Plan? Ich will Oskar aufsuchen. Wo? In Moskau. Na klar. Ich war zwar noch nie in Moskau, aber soweit ich weiß, wohnen da über 10 Millionen Menschen. Ich nehme jemanden, der ihn finden kann. Na gut. Und warum willst du ihn finden? Ich nippte an meinem Kaffee. Er war heiß und stark, wie nur Gloria ihn machen konnte. Vor 24 Stunden würde ich ihn finden, um ihn zu töten. Jetzt weiß ich nicht mehr so recht. Jetzt glaube ich eigentlich, ich möchte ihm gerne ein letztes Mal in die Augen sehen und ein persönliches Geständnis hören. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht will ich ihm auch nur ein paar auf die Nuss geben. Zwei auf die Nuss. Eine von dir und eine von mir. Aber du musst ihn leben lassen. Du willst ihn doch nicht etwa wiederhaben. Nein, Peter, das nicht. Obwohl es keinen Zweifel gibt, dass er mich geliebt hat und ich ihn. Trotz unserer diversen Liebschaften. Im Bett hat er sich nicht verstellt, nein. Aber auf eins kann der alte Kommunist nicht verzichten. Das ist das gute Leben. Und das werde ich ihm nehmen. Der Ritter des Proletariats soll selber zum Proleten werden. Und das wird Oskar nicht schaffen. Er liebt das gute Leben. Also, hör auf, ihn totschlagen zu wollen, ja? Was willst du tun? Ich bin Anwältin. Ich sperre die Konten. Zu den meisten hat er ja ohne meine Unterschrift keinen Zugriff. Ich lasse die Ehe auflösen und dann verliert er jeden gemeinschaftlichen Anteil. Ich strenge ein Betrugsverfahren vor Gericht an. Morgen sperre ich Kreditkarte, Konten, Überweisungsrecht. Du kannst die Liste selber fortsetzen. Ich mache ihn arm. Ich verwandle ihn aus einem spanischen Gentleman in einen ostdeutschen Verlierer. Ich konnte mich nicht enthalten zu lächeln. Gloria war in mancher Hinsicht einfach too much. Ich stand auf. Schaffst du's? Entweder besaufe ich mich oder telefoniere in der Weltgeschichte rum. Aber das geht dich nichts an. Jetzt sei lieb und geh endlich. Am nächsten Tag rief ich Derek in London an. Er war ein regelmäßiger Mitarbeiter von uns und hatte oft in Moskau gearbeitet. Ich bat ihn, mir einen Kontaktmann oder genauer einen, der was für mich arrangieren könne, zu besorgen. Geld spiele keine Rolle. Er sagte, er kenne jemanden, ein neuer Russe, ehemaliger Elitesoldat oder KGBler. Er besitze ein Security- und Consulting-Unternehmen. Möglicherweise gehöre er zur Mafia. Er sei sehr misstrauisch, aber auch sehr zuverlässig. Derek versprach mir, ihn zu kontaktieren. Es vergingen einige Tage, an denen ich in Don Alfonsos Haus, das ich noch immer nicht ganz als mein eigenes ansah, herumgeisterte und gegen das Verlangen nach Schnaps ankämpfte. Endlich, an einem Vormittag, rief Sergei Schuganow an. Gleich zu Beginn des Gesprächs machte er klar, dass er Geschäfte nicht am Telefon bespreche. Er schlug stattdessen vor, sich am nächsten Tag in der VIP-Lounge des Frankfurter Flughafens zu treffen. Ich sagte Schuganow, dass ich einverstanden war. Frankfurt lag genau in der Mitte zwischen Madrid und Moskau. Nachdem ich angekommen war, kaufte ich eine Cola und setzte mich mit der El País, dem verabredeten Zeichen, an einen Tisch. Wenig später setzte sich ein gedrungener, sportlicher Mann etwa meines Alters mir gegenüber und reichte mir die Hand. Sergei Schuganow. Er trug einen makellosen dunklen Anzug mit weißem Hemd und einem geschmackvollen Schlips, der von einer goldenen Krawattennadel mit feinem Diamant gehalten wurde. Am Handgelenk prangte die unvermeidliche Rolex. Sein Händedruck war kurz und fest. Kaffee, Mr. Schuganow? Vielen Dank. Wir haben eine knappe halbe Stunde, Mr. Lime. Ich fliege mit der nächsten Maschine zurück. Ich holte für ihn eine Tasse Kaffee und für mich eine Cola. Ich hatte ein paar aktuelle Fotos von Oskar mitgebracht. Ich legte sie dem Russen vor. Ein großer Mann, um die 50, gut gekleidet, selbstsicher, hat Geld. Sprache, Nationalität, Hintergrund? Ich erzählte von Oskar, dass er deutscher Staatsbürger sei und außer Deutsch, Spanisch und Englisch vielleicht ein wenig Russisch spreche. Ich glaube, dass er in Moskau ist. Wenn es zutrifft, dann kam er für etwas über eine Woche dort an. Das ist alles, was ich weiß. Es kostet $1,000 am Tag. Als Sicherheit überweisen Sie $10,000 auf ein Schweizer Konto. Sie decken alle Ausgaben der Operation. Der Finderlohn beträgt $10,000. Und wenn Sie ihn nicht finden? Einen 2 Meter großen Deutschen, der erst seit einer Woche in Moskau ist, den finden wir. Wir haben unsere Verbindungen. Wie vieles andere im neuen Russland ist das nur eine Frage des Geldes. Fein. Schuganow lehnte sich über den Tisch. Was sollen wir tun, wenn wir das Objekt gefunden haben? Wünschen Sie, dass wir bezüglich des Objektes etwas unternehmen sollen? Eine aktive Handlung verlangt einen speziellen Preis, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, Sie sollen ihn nur finden. Den Rest mache ich selber. Er erhob sich und reichte mir die Hand. Achten Sie aufs Telefon. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Mr. Lime. Guten Flug zurück nach Madrid. Wir sehen uns in Moskau. Aus der Luft hatte sich Russland kaum verändert. Ich war nicht mehr da gewesen, seit das Land nur eine von 15 sozialistischen Republiken der großen Sowjetunion gewesen war. Doch schon im Flughafengebäude mischte sich das Neue mit dem Alten. Lange Menschenschlangen an den Pass- und Gepäckkontrollen, aber der Flughafen hing voller Plakate mit Versprechungen auf schnelle Gewinne in den Casinos. Es gab Computerwerbung und Russen aller Art zückten ihre Handys. Der junge Mann, der in der Ankunftshalle ein Pappschild hochhielt mit der Aufschrift Lime, war vielleicht Ende 20. Er trug eine Lederjacke und war der Typ, der häufig mehrere Stunden im Fitnesscenter zubringt. Seine Körperkraft wirkte echt. Ich hätte ihn ungern als Gegner gehabt. Er grüßte mit einem Nicken, stellte sich als Igor vor und bedeutete mir mit einer Kopfbewegung, dass ich ihm folgen solle. Sein schwarzer Mercedes parkte gleich vor der Halle. Igor brachte mich unverzüglich zum Hotel Intourist, einem großen Betonwolkenkratzer am Rande des Roten Platzes, in dem ich schon 2-mal Anfang der 80er Jahre gewohnt hatte. Wir fuhren in den 19. Stock des Hotels, gingen einen langen Gang entlang und Igor klopfte an die Tür. Wir traten in einen großen Salon mit Konferenztisch. Es war eine hübsche Suite mit Doppelbett im angrenzenden Zimmer. Es gab eine Minibar, einen Fernseher und ein Schild, das Satellitentelefon versprach. Und es gab Sergei Schuganow. Willkommen in Moskau, Mr. Lime. Nehmen Sie einen Drink und lassen Sie uns mit der Arbeit anfangen. Er nahm eine Flasche russischen Wodka, füllte ein Schnapsglas und hob sein eigenes. Na, Starovia, auf eine gut ausgeführte Operation. Der Wodka schmeckte scharf und sehr russisch. An die Arbeit. Sehen Sie bitte. Igor, der sicher auch Schuganows Leibwächter war, hatte sich auf einen Stuhl nahe der Tür gesetzt. Schuganow stand an dem ovalen Tisch in der Mitte des Raumes. Auf dem Tisch lagen einige Fotos und eine Karte von Moskau und Umgebung. Die Fotos zeigten Oskar und eine Frau, die ich als Lola wiedererkannte. Manche der Fotos zeigten die beiden vor einem großen roten Haus in einem tief verschneiten Birkenwald. Auf der Mauer, die sich um das ganze Haus zu ziehen schien, waren Gegenstände zu sehen, die Überwachungskameras ähnelten, und auf einem der Bilder erkannte ich den großen Iren mit dem Totschläger aus unserem Haus bei San Sebastian. Auf einem anderen schienen Oskar und Lola in einen heftigen Streit verwickelt. Lola war ganz die Alte, wie auf den Fernsehbildern in Kopenhagen, aber Oskar sah mitgenommen und wütend aus. Sind Sie bereit zu hören, was wir wissen? Ja. Gut, Mr. Lime. Das Objekt wohnt in einer neu gebauten Villa außerhalb Moskaus, einem alten Datschenviertel. Früher hielt sich die Parteielite dort auf, jetzt ist die Gegend in privaten Händen von, wie soll ich sagen, geschäftstüchtigen Menschen. Das Objekt hat Probleme. Es hat in den letzten Tagen versucht, einen Scheck zu wechseln und mit Visa, Eurocard und American Express Geld abzuheben, aber die Karten sind gesperrt. Das Objekt ist jedes Mal sehr wütend geworden, aber es hat noch Bargeld. Das Objekt geht ab und zu aus, bleibt aber meist in der Villa. Es trinkt zu viel und streitet sich viel mit der Frau. Wissen Sie, wer die Frau ist? Sie ist reich, es ist ihr Haus. Sie hat Beziehungen zum Kulturministerium, das bedeutet, dass sie in Rekordzeit als Kunsthändlerin zugelassen wurde. Sie ist autorisiert, russische Kunst zu kaufen, zu verkaufen und zu exportieren, auch was älter als 50 Jahre alt ist. Diese Genehmigung hat sie einiges gekostet, was sie aber leicht wieder in bare Münze umsetzen kann. Wie nennt sie sich? Svetlana Petrovna. Sie hat Zugang zu präsidentennahen Kreisen, weshalb sie als unantastbar betrachtet wird. Und wo finde ich das glückliche Paar? Schuganow erlaubte sich ein Lächeln und breitete eine Karte auf dem Tisch aus. Er fuhr mit seinem Finger über einen großen Boulevard namens Kutusowski, westwärts aus der Stadt und dann weiter nach rechts in eine Landschaft, die einem Wald- und Seengebiet ähnelte. Okay, lassen Sie uns morgen rausfahren. Es ist Ihre Entscheidung, Mr. Lime, aber das Objekt wird beschützt. Ich muss fragen, wie Sie sich gedacht haben, hineinzukommen. Ich habe mir gedacht, an der Tür zu klingeln. Dazu würde ich nicht raten. Ich habe einen anderen Vorschlag. Schuganow holte eine Reihe Farbfotos hervor. Sie zeigten Oskar und Lola auf einem Spaziergang durch einen verschneiten Birkenwald. Es wirkte sehr russisch. Oskar hatte etwas wie einen Golfschläger in der Hand. Glaubt er, er könne im Schnee Golf spielen? Ich glaube, es ist ein Talisman. Oder er dient als Waffe. Denn sehen Sie hier. Er legte mir ein neues Bild vor. Es war der große Ire. Er ging einige Meter hinter den beiden. Das Objekt geht nie allein aus. Geht er jeden Tag spazieren? In der Regel jeden Vormittag. Nur an dem Tag, als der Schneesturm kam, blieb er im Haus. Wie sind die Wetteraussichten für morgen? Sehr schön. Frost und Sonne, am späten Nachmittag Schnee. Ein Wintertag, wie wir Russen ihn lieben. Ein guter Tag für einen Waldspaziergang. Okay. Lassen Sie uns morgen hinfahren. Wenn ich Sie anheuern könnte, den Gorilla auf Abstand zu halten, während ich mit meinem ehemaligen Freund spreche, könnte ich sagen, es sei mir ein Vergnügen gewesen, mit einem Mann wie Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Schuganow. Wir verließen Moskau über den großen, breiten Boulevard, den mir Schuganow auf der Karte gezeigt hatte. Nachdem wir das Stadtzentrum verlassen hatten, fuhren wir endlos an großen blauen oder grauen Wohnblöcken vorbei. Später verengte sich die Straße und wir fuhren zwischen Birkenbäumen eine schmale Landstraße entlang. So viel Schnee hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Straße war geräumt, aber im Wald und auf den kleinen Holzhäusern, die wir passierten, lag eine dicke Schicht. Wir durchquerten ein paar kleinere Orte, schließlich bogen wir rechts ab. Über einen holprigen Weg fuhren wir zwischen großen roten und gelben Steinvillen, die von hohen Hecken umgeben waren, immer tiefer in den Wald hinein. Wir kamen auf einen Parkplatz oder eine Lichtung und Igor schaltete den Motor ab. Wir stiegen aus. Igor und Schuganow nahmen jeder eine Art weißen Overall mit Kapuze aus dem Kofferraum. Sie zogen ihn an. Schuganow sprach leise in sein Walkie-Talkie und erhielt von seinem Beobachtungsposten einen kurzen Bescheid. Das Objekt hat die Villa noch nicht verlassen. Setzen Sie sich also lieber ins Auto, damit Sie nicht anfangen zu frieren. Ich schicke Igor vor, damit er zwischen ihn und der Villa ist. Sie führe ich selbst. In Ordnung? Ich fuhr nicht, obwohl die Kälte beißend war. Ich war zu gespannt. Es war völlig still. Igor schnallte sich ein paar kurze Skier unter und lief leichtfüßig in den Wald. Durch den weißen Overall war er nach ein paar Schritten nicht mehr von seiner Umgebung zu unterscheiden. Ich setzte mich auf den Rücksitz und wartete. Nach einer halben Stunde schnarrte Schuganows Walkie-Talkie. Ich stieg aus. Das Objekt nähert sich. Die Frau ist dabei und der große Ire. Er geht wie üblich ein paar Meter hinter ihnen. Okay. Ich zog die Handschuhe an und die Wollmütze über die Ohren. Ich führe sie vor das Objekt, bleibe selbst etwas zurück und trete zwischen Bodyguard und Objekt, das ich dann Ihnen überlasse. Wie lange brauchen Sie, um das Geschäft abzuschließen? 5 Minuten. Ich will ihm nur eine Frage stellen. Schuganow sah mich ungläubig an, gab einen kurzen Bescheid in sein Walkie-Talkie und dann gingen wir. Wir folgten Igors Skispur und waren rasch im Wald. Wir hatten uns höchstens ein paar hundert Meter von der Landstraße entfernt und schon verlor ich die Orientierung. Alles sah gleich aus. Schnee, Birken, niedrige Büsche. Es gab keine Sonne, nach der man seinen Standort bestimmen konnte. Nach knapp 10 Minuten erreichten wir plötzlich einen breiteren Weg. Ich warte hier. Gehen Sie jetzt ein Stück weiter und verstecken Sie sich hinter einem Baum. Das Objekt und die Frau gehen an mir vorbei und ich kann den Leibwächter aufhalten. Er zog eine Pistole aus der Jacke und bedeutete mir, mit einer Kopfbewegung zu gehen. Ich ging den Weg hinauf und verbarg mich hinter einem breiten Laubbaum. Ich sah mich nach Schuganow um, aber er schien wie vom Erdboden verschluckt. Ich hörte Lola und Oskar, bevor ich sie sah. Sie stritten sich. Lolas Deutsch war schnell und fließend. Sie schienen sich um Geld zu streiten. Ich lugte hinter dem Stamm hervor. Oskar hatte seinen langen Ledermantel an und die Pelzmütze über die Ohren gezogen. Lola trug einen langen Pelz und den dazu passenden Muff. Sie wirkte sehr elegant. Oskar schlug mit seinem Golfeisen in Schneehaufen und gegen Zweige, während er mit Lola diskutierte. Sie passierten die Stelle, an der ich Schuganow vermutete, und kamen mir entgegen. Als sie etwa 5 Meter von mir entfernt waren, tauchte der große Ire auf, und plötzlich schien Schuganow hinter ihm aus dem Schnee zu wachsen. Der Ire erstarrte, als er vermutlich den Pistolenlauf im Rücken spürte. »Ich halte dieses Land hier nicht mehr aus. Gloria schröpft mich und du wirst mir nichts als Kleckerbeträge borgen. Hab ein bisschen Geduld, Karl-Heinrich. Ihr müsst zu einer Einigung gelangen.« Lola blieb stehen. »Ich würde vorschlagen...« »Ich hab die Nase voll von deinen beknackten Vorschlägen.« Oskar ließ den Golfschläger in einen Schneehaufen sausen. Lola trat einen Schritt zur Seite. Ich trat vor. »Es gibt in Russland nicht viele Golfplätze, Oskar.« Er erstarrte. Oskar sah schlecht aus. Unter der hässlichen Pelzmütze war sein Gesicht blass und zerfurcht. Seine Augen schwammen und waren blutunterlaufen. So sahen sie aus, wenn er heftig trank und Amphetamine nahm. Dann wurde er streitsüchtig und aggressiv. Er fasste sich schnell und schaute zurück. Aber da war niemand. Dann sah er mich an und wieder den Weg zurück. »Dein Freund ist beschäftigt, Oskar.« »Fuck you, Lime.« »Peter Lime, wie nett. Wir haben uns ja seit Jahren nicht mehr gesehen.« »Halt die Klappe, Lola.« »Immer noch so schlechte Manieren?« Ihr Ton war affektiert. Ich sah sie an. Das hätte ich nicht tun sollen. Oskar schwang seinen Golfschläger und traf mein ungeschütztes Knie. Ein rasender Schmerz ließ mich aufbrüllen und zusammenknicken. Er setzte nach und hämmerte mir den Schläger in die Seite. Die dicke Jacke verhinderte, dass er mir eine Rippe brach. Ich versuchte, hochzukommen. Lola wollte ihre Hände aus dem Muff ziehen, um ihn zu stoppen. Da drehte sich Oskar weiß vor Wut zu ihr um und knallte ihr den Eisenschläger mitten ins Gesicht. Mit einem knackenden Laut zerplatzte es in einer Wolke aus Blut. »Schuganow!« Ich raffte mich auf und mit flammendem Schmerz im Knie humpelte ich in den Wald. Oskar beugte sich über Lola, die halb auf der Seite lag und den Schnee rot färbte. »Schuganow!« Schuganow ließ sich nicht blicken. War etwas schiefgegangen? Wo verdammt nochmal war Schuganow? Wo war Igor? »Bleib stehen, Leim! Bleib stehen, du Drecksau! Ich bin noch nicht fertig mit dir, du impotenter Hurensohn! Du hast mein Leben zerstört, du verpisster Hundesohn! Komm zurück!« Ich humpelte schneller in den Wald. Die Angst ließ mich den Schmerz vergessen. Mein Gesicht wurde feucht von den Schmerzenstränen und weil es zu schneien angefangen hatte. Ich stieß auf einen schmalen, S-förmigen Pfad. Nach der ersten Biegung blieb ich stehen und stellte mich hinter einen Baum. Ich hörte Oskar herantrampeln. Er brüllte wie ein rasender Stier und hielt sein Golfeisen schlagbereit in der Hand. Ich streckte ein Bein vor. Der Schmerz im Knie war höllisch. Und der 2 Meter lange Körper schlug in den Schnee. Aber Oskar war wie besessen, mit den Kräften eines Wahnsinnigen und scheinbar ohne Schmerzempfinden. Er kam wieder hoch, drehte sich blitzschnell und griff nach meinem Hals, um mir die Luft abzupressen. Ich glitt unter seinen Armen hindurch, wuchtete ihm den Ellenbogen in die Nieren und schlug ihm dann 2-mal mit der rechten ins Gesicht, so hart, dass es mir die Haut von den Knöcheln fetzte. Seine Augenbrauen platzten auf, Blut schoss ihm aus der Nase. Oskar taumelte gegen einen Baum und seine Augen wurden glasig. »Verflucht nochmal, Oskar! Ich will nur mit dir reden! Ich will nur eine Erklärung! Warum Amelia? Warum Maria Luisa?« Ich versuchte, meine Atemzüge unter Kontrolle zu bekommen. Oskar glotzte mich an, spuckte einen Zahn aus. Und dann griff er wieder an, aber unkoordiniert. Ich brauchte nur einen Schritt zur Seite zu machen und ihn an mir vorbeistürmen zu lassen. Er stolperte, fing sich und lief weiter in den Wald hinein. Das überraschte mich. Dann setzte ich ihm nach. Ich weiß nicht, wie lange wir liefen. Ich verlor jegliche Empfindung für Richtung und Zeit. Durch den Schneefall war es noch schwieriger, sich in der weißen Landschaft zu orientieren. Plötzlich war der Wald zu Ende. Er endete jäh an einer Böschung. Ich rollte vornüber und landete der Länge nach im Schnee. Ich kam wieder auf die Beine. Oskar war auch hingefallen, aber er war die kreideweiße Fläche weitergerollt. Er versuchte, sich hochzurappeln, fiel wieder hin, richtete sich wieder auf und blieb hängen, als das Eis auf dem Fluss, denn auf einen solchen waren wir geraten, unter ihm brach. Oskar zog ein Bein heraus, rutschte ab, und ich hörte wieder ein knackendes Geräusch. Dann saßen beide Beine fest, und er versank bis zum Bauch. Er blickte zu mir zurück. Ich ging behutsam auf ihn zu. Das Eis knackte. In Oskars Gesicht standen Angst und Verzweiflung. Er versuchte, sich mit den Armen herauszustemmen, aber dabei brach jedes Mal ein Stück von dem Eis ab, das an dieser Stelle ganz dünn war. Ich machte noch einen Schritt. Dann blieb ich ein paar Meter von ihm entfernt stehen. »Warum mussten Sie sterben, Oskar?« »Hilf mir, Peter. Hilf mir, ich verfriere.« »Warum, Oskar?« »Es war ein Irrtum. Jack und Joe sollten nur das verfluchte Foto holen und die anderen Negative. Es sollte wie ein normaler Einbruch aussehen, aber dann leistet Amelia Widerstand. Ich scheiße, ihr sind zu weit gegangen. Ich hab geglaubt, alles sei weg. Aber dann tauchte dieses beknackte Foto auf. Ich hab gedacht, es sei eingestampft. Alles. Ich hab gedacht, ich sei von der Vergangenheit befreit. Warum zum Teufel konntest du die Sache nicht auf sich beruhen lassen? Du konntest sie ja nicht zurückholen. Es war ja nun mal passiert. Du Riesenidiot. Du bist mein Freund gewesen. Das war wirklich so. Und ich meine es immer noch so. A fucking mistake, Peter. Help me. Please. A fucking mistake. Ein Irrtum. Alles nur ein lausiger Irrtum. Langsam ging ich rückwärts zum Ufer zurück, während vor mir das Eis immer weiter aufbrach. A fucking mistake. Nein. Oskar starrte mich an. Dann verschwand er in dem Loch unterm Eis. Die Strömung riss ihn mit, und ich sah ihn nicht wieder hochkommen. Das Frühjahr kam ebenso früh, wie der Winter früh gekommen war. Schon Ende Februar wärmte die Sonne herrlich, und einige von Don Alfonsos überwinterten Blumen zeigten frische Triebe. Es tat gut, auf der Terrasse zu sitzen und die ersten intensiven Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Die Schatten des vergangenen Jahres wurden schwächer. Auch der Albtraum, in dem das Ganze schließlich geendet hatte, ließ nach, auch wenn sich der letzte Blick Oskars, bevor ihn das Eiswasser des Flusses mit sich zog, tief in meine Erinnerung eingebrannt hat. Ich hatte Glück gehabt. In dem Schneesturm hatte ich die richtige Richtung gewählt. Eine Stunde später war ich von Igor eingeholt worden, der unserer Spur gefolgt war und das Flussufer absuchte. Abgesehen von meinem Knie hatte ich nur zwei kleine Erfrierungen im Gesicht. Ich war noch billig davon gekommen. Schuganow hatte es übel erwischt. Er hatte den Iren unterschätzt, der ein Schnappmesser am Handgelenk trug. Das Messer hatte sich in Schuganows Oberarm gebohrt und er hatte die Pistole in den Schnee fallen lassen. Es gab einen längeren Faustkampf, den Schuganow vermutlich nicht überlebt hätte, wäre Igor nicht plötzlich aufgetaucht. Igor hatte jenen Schlag angewandt, vor dem ich mein Karatelehrer Suzuki immer gewarnt hatte. Mit der Handkante hart und präzise in den Nacken. Der Ire war auf der Stelle tot gewesen. Alles in allem war es ein Massaker gewesen. Aber ich hatte unbehelligt ausreisen können. Schuganow regelte alles mit der Polizei. Eine Frage des Geldes, wie er sagte. Dafür wollte er auf sein Honorar verzichten. Schließlich habe er einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Einen Schuldigen für den Mord an der Frau und ihrem Leibwächter könne er leicht präsentieren. Da die Villa voller Drogen sei und Oskar ständig Geldprobleme hatte, sei auch die Motivfrage gelöst. Was den Täter selbst anging, hatte Schuganow erklärt, der würde im Frühjahr irgendwo weit ab ans Ufer gespült. Aber dann interessiere sich niemand mehr in Moskau für diesen Fall. Noch vor meinem Abflug aus Moskau hatte ich Clara über das Satellitentelefon in meinem Hotelzimmer angerufen. Nachdem alles vorbei war, hatte mich eine unglaubliche Sehnsucht nach ihr gepackt. Ohne in Einzelheiten zu gehen, hatte ich ihr gesagt, dass die Sache nun beendet sei, dass ich am Abend nach Madrid fliegen würde, und ich hatte sie gefragt, ob sie nicht zu mir kommen wolle, um mit mir zu leben. Sie hatte sich gefreut, aber sie hatte gezögert. Sie hatte nicht Nein gesagt, aber auch nicht Ja. Vielleicht war ein sehr häufig gebrauchtes Wort und wir werden ja sehen. Seitdem hatten wir nicht mehr telefoniert. Es war ein sonniger Vorfrühlingstag. Ich saß im kurzärmeligen Hemd im Garten und las die Hemingway-Biografie von Kenneth S. Lynn. Ich hatte sie unter Don Alfonsos Büchern gefunden. Es war früher Nachmittag, als ich das Taxi hörte. Die Wagentür ging auf und ich sah Clara aussteigen. Mit einem kleinen Koffer in der Hand und mit einem Mantel über dem Arm ging sie um den Wagen herum und bezahlte den Fahrer. Dann kam sie auf mich zu. Ein paar Meter vor mir blieb sie stehen. Der Frühlingswind spielte mit ihrem Haar. Hallo, Peter. Hallo, Clara. Schön, dass du da bist. Du hast lange gebraucht. Sie sah mir in die Augen. Ich habe mich entschlossen, mein Glück zu versuchen. Ein Spiel. Ich wollte nicht vorher anrufen. Das war mein Einsatz. Bist du zu Hause? Ist es Schicksal? Vielleicht der Gewinn? Bist du nicht zu Hause? Dann sollte es wohl nicht sein. Das ist nicht sehr vernünftig, ich weiß. Aber es war so eine Idee. Sie lächelte und trat nah an mich heran. Ich legte den Arm um ihre Schultern und führte sie ins Haus. Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. 5. Teil: Der Schatten der Vergangenheit. Es sprachen Erzähler und Peter Leim, Dietmar Müß. Clara Hoffmann, Lena Stolze. Herr Weber, Karl-Heinz Kuinski. Helmut Schadenfeld, Horst Hiemer. Gloria, Monika Hansen. Sergei Schuganow, Michael Schweighöfer. Oskar, Dietrich Matausch. Lola, Margarita Bruch. Sprecher, Markus Hoffmann. Ton, Iris König und Kaspar Wollheim. Regieassistenz, Anuschka Trocker. Texteinrichtung und Regie, Christoph Dietrich. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003. Dramaturgie, Lutz Volker.